Erster, hört zu, meine Söhne. Lernt von eurem Vater, damit ihr klug werdet. Zweiter, ich gebe euch gute Regeln. Vergesst meine Lehre nicht. Dritter, ich war auch ein kleiner Sohn bei meinem Vater. Meine Mutter liebte mich sehr. Vierter, mein Vater lehrte mich. Er sagte, behalte meine Worte im Herzen. Folge meinen Regeln, dann wirst du leben. Fünfter, werde weise und lerne viel. Vergiss meine Worte nicht. Sechster, verlass die Weisheit nicht. Sie wird dich beschützen. Liebe sie, dann passt sie auf dich auf. Siebter, das Wichtigste ist, werde weise. Nutze alles, was du hast, um klug zu werden. Achte, ehre die Weisheit. Dann werden andere Menschen dich auch ehren. Neunter, sie ist wie ein schöner Schmuck für deinen Kopf. Sie gibt dir eine Krone. Zehnter, höre mir zu, mein Sohn. Wenn du meine Worte annimmst, wirst du lange leben. Elfter, ich zeige dir den Weg der Weisheit. Ich führe dich auf einen geraden Weg. Zwölfter, wenn du gehst, hast du Platz. Wenn du rennst, wirst du nicht fallen. Dreizehnten, halte die gute Lehre fest. Lass sie nicht los. Sie ist dein Leben. Vierzehnter, gehe nicht den Weg von bösen Menschen. Folge ihnen nicht. Fünfzehnter, meide diesen Weg. Gehe nicht darauf. Gehe einfach weiter. Sechzehnter, böse Menschen können nicht schlafen, wenn sie nichts Schlechtes tun. Sie wollen anderen schaden. Siebzehnter, sie essen Brot aus bösen Taten. Sie trinken Wein aus Gewalt. Achtzehnter, der Weg von guten Menschen ist wie das Licht am Morgen. Es wird immer heller. Neunzehnter, der Weg von bösen Menschen ist dunkel. Sie fallen hin und wissen nicht warum. Zwanzigster, mein Sohn, höre gut auf meine Worte. Achte auf das, was ich sage. Einundzwanzigster, behalte meine Worte immer vor Augen. Bewahre sie tief in deinem Herzen. 22. Diese Worte geben Leben. Sie machen den ganzen Körper gesund. 23. Pass besonders gut auf dein Herz auf. Dein Leben kommt aus deinem Herzen. 24. Sage keine Lügen. Rede nicht schlecht über andere. 25. Schau immer geradeaus. Deine Augen sollen direkt nach vorne blicken. 26. Achte darauf, wo du hingehst. Dann sind alle deine Wege sicher. 27. Gehe nicht nach links oder rechts weg. Bleib weg von allem Bösen.